Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 7, Vers 12. Geht so mit anderen um, wie die anderen mit euch umgehen sollen. In diesem Satz sind das Gesetz und die Propheten zusammengefasst. Gott segne dieses Wort. Goldene Regel. In diesem Bibelvers hier, aus dem Matthäus-Evangelium, lernen wir mehr über die goldene Regel. Also die goldene Regel, die uns Jesus Christus gibt und uns hier in unsere Herzen spricht. Und diese Regel, das ist kein Spruch, das ist keine Bauernregel, dass das irgendwo anders herkommt, das kommt aus der Bibel. Und das ist ganz wichtig zu verstehen, dass diese Wahrheit der goldene Regel aus dem in und Jesus Christus seine Vollendung findet. Ja, durch das Gesetz Mose, das mosaische Gesetz und die Propheten. Ja, die sind alle in Jesus verwirklicht. Und darauf kommt es an. Und Jesus zeigt hier wieder auf sich selber und ermahnt uns und ermutigt uns, ihm zu folgen und all seinen Geboten. Ja, also den 10 Geboten zum Beispiel und vieles mehr, alles, was er uns lehrt. Ja? Und praktisch können wir das anwenden, wenn wir zum Beispiel eine Entscheidung zu treffen haben oder Entscheidung treffen wollen oder sollen oder müssen, dass wir überlegen, zwei Fragen können wir uns stellen. Also erste Frage, kann diese Entscheidung, die ich treffe, kann ich das in Christus Namen tun? Ja, kann ich das in Christus Namen tun? Und zweitens, ist das ein Ausdruck von Ehrfurcht vor unserem Herrn Jesus Christus? Ja? Und wenn eine oder beide dieser Fragen die Antwort Nein ist, dann tut das nicht, dann lass das sein. Denn das ist dann eben nicht Gottes Wille. Und er hat etwas anderes vor, ja, und dann geht er wieder ins Gebet und sucht unseren Jesus Christus auf und er zeigt euch dann, was sein Wille, Weg und auch sein Zeitrahmen ist und er hilft uns dann. Und die goldene Regel bietet eben hier eine Möglichkeit, einen Ansatz für unsere Entscheidungsfindung, ja, als Beispiel. Und geht mal rein ins Matthäus-Evangelium, Kapitel 5, 6, und 7 und lernt mehr, was uns Jesus lehrt in unserer Beziehung zu anderen Menschen und auch unsere Beziehung zu Gott, nämlich zu ihm selber, unserem Jesus Christus als Gott im Fleische. Und darauf kommt es an. Und lieber Herr Jesus, wir danken dir hier für deine goldene Regel, die du uns gibst und hilf uns, diese zu befolgen und deinen Geboten, den 10 Geboten zu folgen. Und alles andere, was du uns lehrst und gelehrt hast, wir beten, dass du uns hilfst und dass wir unsere persönlichen Beziehung mit dir wachsen und dass du uns hilfst in praktischer Weise, egal was denn nun die Situation sein mag. Und das ist unser Gebet. Wir danken dir und beten dies in deinem Namen. In Christus Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.